Andacht vom 3.5.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Perfekte Liebe. Wir leben in außergewöhnlichen Zeiten. Ich erlebe, dass vieles so unglaublich schnell geschieht. Letzte Woche sandte mir jemand eine E-Mail aus Deutschland. In der größten Kirche in Deutschland geschehen wunderbare Dinge. Kinder haben dort persönliche und sehr spezifische Begegnungen mit Jesus. Ein Mann fuhr mit seinem Auto, als seine Frau ihn anrief. Sie erzählte, dass sein 2,5-jähriger Sohn eine besondere Erfahrung gemacht hatte. Der Kleine erzählte seiner Mutter: »Mama, Jesus kam in mein Zimmer und besuchte mich.« Die Mutter fragte, wie ist das passiert? Der Junge berichtete, er klopfte an der Tür, als ich öffnete, zog er seine Schuhe aus und kam herein. Dazu müsst ihr wissen, dass es in Deutschland und auch in Österreich üblich ist, die Schuhe auszuziehen, bevor man die Wohnräume betritt. Jesus ehrte also die deutsche Kultur. Dann setzte sich Jesus mit dem kleinen Kind hin und Jesus sagte zu dem kleinen Jungen, ich komme sehr, sehr bald zurück. Das verstand er sehr gut und so erzählte er es seiner Mutter. Sie wollte wissen, was dann geschah und der Kleine antwortete, er zog seine Schuhe wieder an und ging heim. Überall auf der Welt begegnet Jesus so kleinen Kindern und sagt, ich komme sehr bald zurück. Die Dinge verschlimmern sich in einem rasenden Tempo und wir müssen unsere Herzen darauf vorbereiten, dass sie schnell geschehen. Der Herr spricht zu mir so viel darüber, wie wichtig es ist, auf ihn vorbereitet zu sein. In den letzten circa 6 Monaten zeigte mir Gott mehrfach auf, wie wichtig es ist, auf das Herz zu achten. Deshalb bemühen wir uns, alles, worin wir verwickelt sind, anzupassen an diese sich schnell verändernden Zeiten. Wir tun das bei Brazilian Kids Care, bei der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen, überall. Denn es kann so schnell geschehen, dass unsere Herzen von Jesus weggezogen werden. Das merken wir nicht einmal. Und das ist sehr gefährlich. Wenn Jesus in Lukas über die Endzeit spricht, warnt er uns sehr klar, dass unser Herz nicht weggezogen werden darf von Gott. Eins, wovon unsere Herzen weggezogen werden, ist die Sorge um unser Leben. Die tägliche Sorge um unser Leben nimmt sehr viel Kraft und Zeit in Anspruch. Das ist rund um die Welt so. Alle Christen sorgen sich um ihr Leben und ihren Alltag. Jesus sagt, wir sollen das nicht tun. Denn wenn die Dinge noch schlimmer werden, wo bleiben wir mit unserem Leben und unserer Sorge? Ich horchte heute früh auf den Herrn bezüglich meines eigenen Lebens. Ich bemühe mich ständig, mein Herz auf ihn zu richten, in all meinen Lebenslagen. Gott möchte, dass ich mein Herz sehr schnell auf neue Situationen einstelle. Schau, letzte Woche waren wir in Amerika, weil Debbys Schwester sehr unerwartet starb. Sie war jünger als Debbie. Nichts deutete darauf hin, dass sie so schnell weggehen würde. Sie ging ins Krankenhaus und 2 Stunden später war sie tot. Der Herr lehrte mich darüber durch Psalm 90, 12. Herr, lehre uns die Tage richtig zu zählen, damit wir weise werden. Das bedeutet, lehre uns, dass unsere Tage auf dieser Erde kurz sind. Lass uns daran denken, dass jeden Moment unser Leben vorbei sein kann. So können wir weise werden. Wir hatten eine lange Reise nach Amerika, circa 21 Stunden. So unterhielten wir uns, Debbie und ich. Ich fragte sie, wenn Jesus dir vor 5 Jahren gesagt hätte, dass deine Schwester im April 2021 plötzlich sterben würde, Hättest du deine Beziehung zu ihr genauso gelebt, wie du es getan hast? Sie antwortete, nein. Schau, wir leben, als ob unser Leben auf dieser Erde der einzige Zweck unseres Daseins wäre. Wir tun so viele Dinge, die uns wichtig sind. Wir bringen unsere ganze Energie ein in ein paar Jahre auf dieser Erde. Aber wir sind zu einer heiligen, ewigen Bestimmung auf dieser Erde. Wenn wir unsere Augen also wegwenden von diesem ewigen Ziel, werden unsere Herzen sehr beunruhigt. Jesus predigte als erstes Jesaja 53, das ist in Lukas 4. Er sagte: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Er las nur das, dann setzte er sich hin. Und er erklärte dazu nur noch: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Er sagte: Hört, ich bin da, um zu erfüllen, was Jesaja sagte, die gute Botschaft vom neuen Bund zu verkünden. Es ist erfüllt. Und sein weiteres Leben lang sagte und lebte er das Wichtigste, was man auf Erden tun kann. Er lebte uns vor, wie man in Beziehung zum Vater bleibt, wie man in der Liebe des himmlischen Vaters lebt. Schau in Matthäus 5, 43 bis 45, was Jesus sagt. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Ist das nicht verrückt? Als ich heute früh darüber nachdachte, wurde mir klar, Jesus konfrontierte das, was Gott gesagt hatte. Gott hatte doch in den Gesetzen in 3. Mose 19 geboten, die Feinde zu hassen. Jesus widersprach also Gott. Kein Wunder, dass die jüdischen Menschen verwirrt und empört waren. Sie wussten doch, was in der Bibel stand. Deshalb fragten sie: Hey, das steht im Wort Gottes, was fällt dir ein, etwas anderes zu predigen? Außerdem, damit ihr seid wie euer Vater im Himmel. Wie konnte das sein? Im Judentum durfte man nicht von Gott als Vater sprechen. Also, wie wagst du es, das Wort Gottes so anzugreifen? Jesus kam, um den Vater im Himmel zu offenbaren. Denn Gott war bis dahin ein verborgener Gott. Er konnte nur durch Jesus Christus geoffenbart werden. Gott war immer gut. Das Problem war der Mensch. Nur Jesus konnte den liebenden Vater offenbaren. Wir versuchten, Gott über das Gesetz zu definieren, aber Jesus offenbarte den liebenden Vater im Himmel. Gott ist Liebe. Er war immer Liebe, denn er verändert sich nicht. In Malachi 3,6 steht geschrieben: Gott ändert sich nicht. Deshalb, wenn er immer Liebe war, waren all seine Taten immer von Liebe motiviert. Wie aber kann es Liebe sein, wenn Gott und sein Gesetz so kompliziert ist? Das Gesetz kam, um uns zu zeigen, wie dringend wir seine Liebe brauchen. Gott sagt in 2. Timotheus 3,2: In vielen Menschen erlischt die Liebe in den letzten Tagen. Paulus benutzte hier das Wort Agape. Er wusste von den letzten Tagen und dass die Liebe in vielen schwinden wird und dass viele Menschen selbstsüchtig und voller Selbstliebe sein würden. Leute, wir müssen zum Wichtigsten überhaupt zurückkehren, zur Liebe. Es geht wirklich darum, alle zu lieben. Unsere Partner, unsere Kinder, unser Umfeld, unsere Mitmenschen und so weiter. Deshalb haben wir in unserer Arbeit folgende Regel aufgestellt, nach der wir handeln. Wir werden nie Menschen benutzen und ihr Geld lieben. Wir werden immer die Menschen lieben und das Geld nutzen. Bete zum Herrn. Herr, lass mich bitte mein eigenes Herz sehen. Das ist ein tägliches Gebet und eins, das du den ganzen Tag lang beten sollst. Warum ist das so wichtig? Nur wenn du dein Herz siehst, kannst du es verändern. Außerdem musst du die Veränderung wollen. Das sind zwei Einstellungen, die du brauchst. Erstens, Herr, zeige mir mein Herz. Zweitens, ich bin bereit, mich zu verändern. Deine Reaktion auf jegliche Situation in deinem Leben zeigt dein Herz. Nichts hat mit anderen Menschen zu tun. Wir denken fälschlicherweise, dass meine Reaktion mit anderen zu tun hat, wenn sie falsch mit mir umgehen. Nein, so ist das nicht. Was sie tun, zeigt ihr Herz. Was ich tue, zeigt mein Herz. Wenn mir das einmal bewusst ist, dass mein Herz ständig offenbart, was drin ist, und das durch meine Reaktion, das bewirkt Veränderung. Und wo dir das Innenleben deines Herzens nicht gefällt, ändere dein Herz. Zwei Dinge sind sehr destruktiv. Erstens, wenn du weißt, dass sich dein Herz ständig zeigt und du es verbergen willst. Und zweitens, wenn du versuchst, klarzukommen mit dem, was da drin ist. Dann folgen Entschuldigungen, Schuldzuweisungen etc. Jesus war sehr klar. Das Gesetz sagt dir das eine, ich sage dir aus der Liebe heraus etwas anderes. Es geht um Menschen, die denken, sie seien Christen oder gute Juden, aber sie tun nicht, was sie sagen. Und die sollen wir nicht hassen, sondern lieben. Ist das nicht interessant? Die allgemeine Meinung ist ja, wenn wir uns nicht aufregen über die, die uns Böses tun und sie dann nicht beachten oder ächten, liegen wir falsch. Jesus sagt, nein, wir sollen sie lieben. Schau, was da steht in Matthäus 4,45. Es regnet über Böse und Gute. Gott liebt auch die bösen Menschen. Das steht in der ganzen Bibel. Gott ist auch zu bösen Menschen gut. Das bedeutet, wenn du mein wahrer Sohn sein willst, musst du dein Herz in die Liebe bringen. Die Situation in der Welt verschlimmert sich sehr schnell. Wer nicht gelernt hat, in wahrer Liebe zu leben, wird große Probleme bekommen. Denn wir werden jeden Tag mit neuen Verschlimmerungen konfrontiert. Denkt nicht, es wird besser. Es wird nicht. Es wird nie mehr, wie es vorher war. Das habe ich aus meiner prophetischen Perspektive schon gesagt, bevor das alles losging. Wir müssen gut auf diese schwierigen Zeiten zu navigieren. Liebe ist der Schlüssel. Bete, Vater im Himmel, Heiliger Geist und Jesus, ich brauche eure Hilfe, dass ihr mir alles aufzeigt, was in meinem Herzen ist, an jedem einzelnen Tag. Wenn er uns unsere Herzen zeigt, müssen wir schnell anpassen an sein Wort. Schau, wie Jesus dieses Gespräch beendet. Er sagt wortwörtlich in Vers 46 und 47, denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner und Sünder dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner und Sünder ebenso? Das Schockierende, was Jesus sagt, ist, dass uns solch ein Verhalten nicht rechtfertigt. Wir müssen uns bewusst werden, dass wir unsere Herzen ständig in Verbindung mit Gottes Herz bringen müssen, dass wir unsere Feinde lieben müssen, denn der Vater liebt alle gleich. Meine schockierendste Erfahrung mit Jesus war, als er mich anschaute und sagte, dass er die Missbraucher genauso liebt wie die Kinder, die missbraucht werden. Er freut sich, wenn solch ein Mensch zu ihm umkehrt. Unsere Herzen sind so geformt von dem, was uns erzählt wird in der Welt. Wir sind richtiggehend programmiert, die zu lieben, die uns lieben, und die zu hassen, die uns hassen. Deshalb brauchen wir es, dass uns unsere Herzen täglich neu geoffenbart werden. Jesus beendet das mit: Ihr sollt perfekt sein wie der Vater im Himmel. Matthäus 5, 48. Wie soll das gehen? Niemand ist perfekt. Diese Aussage hat mich sehr verwirrt, bis ich eines Tages verstand, der Kontext spricht nicht von meinem Leben. Ich muss nicht sein wie Gott in meinem gesamten Leben. Ich soll perfekt sein in meiner Liebe, weil der Vater in seiner Liebe perfekt ist. Alles andere macht uns religiös. Jesus sprach nur von der Liebe, in der wir perfekt sein sollen. Der Vater im Himmel liebt perfekt und wir sollen unsere Liebe täglich perfektionieren. Wenn wir das Tag für Tag machen, werden wir immer mehr dem Vater im Himmel ähnlich. Es gibt keinen Bereich in unseren Herzen, den wir mehr konfrontieren müssen als die Liebe. Auch ich. Wenn wir unser Leben leben, wenn vieles mühsam und anstrengend ist, werden wir so schnell weggezogen vom Wesentlichen. Aber wenn du die Weise zu lieben, wie der Vater, nicht verlierst, ist alles gut. Dann gilt für dich, alles dient dir zum Guten. Ist es nicht interessant, wie die Menschen diesen Vers in Römer 8, 28 benutzen, wenn sie durch schwierige Zeiten gehen? Aber nicht alles dient zum Guten. Es dient denen zum Guten, die gerufen sind nach Gottes Vorsatz. Alle sind dorthin gerufen, aber viele leben nicht darin. Deshalb verspricht dir dieser Vers nicht, dass dir alles zum Guten gereicht, nur denen, die Gott lieben. 1. Johannes 4,20: Wer sagt, er liebe Gott, aber er hasst seinen Bruder, ist ein Lügner. Also, wenn du ein Christ bist und wenn du möchtest, dass dir alles gut ausgeht, musst du nach Römer 8,28 lieben. Es gibt Menschen, die durch schlimme Dinge gehen und es dient ihnen zum Besten, weil sie lieben. Und es gibt Menschen, die weniger schlimme Situationen durchlaufen und es geht nicht gut für sie aus, weil sie nicht lieben. Das war eine der ersten Lektionen, die Jesus den Menschen gab, als er auf der Erde wandelte. Die Liebe verändert alles. Bete es immer wieder. Jesus, ich muss mein Herz sehen, jeden Moment, wo ich reagiere. Bitte, zeig mir schnell, woran ich in meinem Herzen bin. Lass mich schnell konfrontieren, was da ist. Denn ich bin der Mensch, den du liebst, und du willst, dass ich perfekt in der Liebe bin, wie Gott. Mach das zu deinem Ziel. Du wirst durch die schwierigen Zeiten gehen können, die um uns herum toben, ohne erschüttert zu werden. Du wirst siegreich sein, weil die Bibel sagt, die Liebe versagt nie. Lasst uns zu Menschen werden, die wahrhaft lieben. Was mich mehr als alles andere an Gott berührt, ist genau das, wie sehr er liebt. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie sehr er mich liebt. Wie kann er einen einfachen Mann wie mich so sehr lieben? Ich habe doch so viele Punkte, die ich noch verändern muss. Gott sagte zu mir, es ist meine Natur. Ich kann mich nicht anders verhalten. Wir haben Jesu Natur. Also lasst sie uns ausdrücken durch unser Leben. Amen.